Setzen wir den Fall, die Staatsgewalt erlasse ein bestimmtes Gesetz und die Kirche beföhle das gerade Gegenteil oder bezeichne das staatliche Gesetz als nichtig, weil den kirchlichen Interessen zuwider. Das eine oder das andere muss sein. Entweder die indirekte Gewalt der Kirche über die weltlichen Angelegenheiten oder die indirekte Gewalt des Staates über die geistlichen Angelegenheiten. Die indirekte Gewalt des Staates über die geistlichen Angelegenheiten ist aber der eben als unhaltbar bezeichnete Cäsaropapismus. Es bleibt uns also nichts, als die indirekte Gewalt der Kirche über die weltlichen Angelegenheiten anzunehmen. Diese indirekte Gewalt ist wesentlich von der direkten zu unterscheiden. Die direkte Gewalt über weltliche Dinge bedeutet das Recht, unmittelbar um der zeitlichen Wohlfahrt willen über die irdischen Angelegenheiten frei zu verfügen. Die indirekte Gewalt über weltliche Dinge dagegen bedeutet bloß das Recht, die Verordnungen oder Handlungen der weltlichen Gewalt zu verbessern, soweit es die sittlichen und religiösen Interessen des Seelenheiles verlangen. Gott wollte die Eintracht zwischen der geistlichen und weltlichen Gewalt. Diese kann aber in den Fällen, wo dieselbe Sache unter verschiedener Rücksicht beiden Gewalten untersteht, nur dadurch erhalten werden, dass eine von beiden die oberste Entscheidung hat. Wem hat nun Gott diese Entscheidung übertragen? Doch wohl nicht der Niederen, sondern der Höheren. Nicht der dem Irrtum Unterworfenen, sondern der Unfehlbaren. Nicht der örtlich Begrenzten, sondern der alle Zeiten und Orte Umfassenden. Das ist auch die Lehre, welche die Kirche von jeher in ganz unzweideutiger Weise vorgetragen hat. Man vergleiche beispielhalber die Bulle Bonifaz des 8. Unan Sanctam aus dem Jahre 1302, die Enzyklika Leos des 13. Immortale Dei, Moralphilosophie, Freiburg 1904, Band 2, Seite 561 bis 563. Der Jesuit Christian Pesch, die christliche Staatslehre nach den Grundsätzen der Enzyklika vom 1. November 1885, Seite 50 und folgende. Das Problem des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat ist ein wesentlich christliches. Wie eminent realpolitisch auch die Frage nach dem Verhältnis von Staat und Kirche aufgefasst werden mag, wenn jemand glaubt, anders als durch Zurückgehen auf das Naturgesetz einerseits und das Dogma andererseits etwas wirklich Begründetes zu dieser Frage sagen zu können, der zeigt nur einen bedauerlichen Mangel an philosophischer Auffassungsgabe und ein sehr geringes Verständnis von dem Wesen und der Entwicklung des kirchlichen Dogmas. Einigkeit zwischen Staat und Kirche kann nur erreicht werden durch eine gewisse Unterordnung der einen Gewalt unter die andere. Gerade in Betreff der Grenzgebiete zwischen Staat und Kirche erheben sich häufig Streitigkeiten, weil es durchaus nicht immer so klar ist, ob etwas eine rein bürgerliche oder rein kirchliche oder eine gemischte Sache sei. Die Kirche hält an dem Satze fest, dass im Falle eines durch gütlichen Vergleich nicht beizulegenden Konfliktes zwischen Staat und Kirche nicht dem Staate, sondern der Kirche der Vorrang zuerkannt und ihre Gesetze beobachtet werden müssen. Diese Forderung ist nicht mehr und nicht weniger als eine Forderung der gesunden Vernunft. Wir sagen also, falls es sich um eine ernst gemeinte und dauernde Einigung handeln soll, so muss in Fragen gemischten Rechtes der Vorrang der Kirche vor dem Staate anerkannt werden. Das folgt an erster Stelle aus dem Wesen und der Natur beider Gewalten. Der Jesuit Laurentius, Institut Juris Ecclesiastici, Freiburg 1903, Seite 643 und folgende. Die Rechte der Kirche in Beziehung auf den Staat, wie sie gegenwärtig von der Kirche beansprucht werden, sind enthalten im Schema des Vatikanischen Konzils über die Kirche. Was dort vorgelegt worden ist, stimmt mit der Lehre von der direkten Gewalt gut überein. Nach Abweisung der irrigen Lehren über Ursprung und Natur der bürgerlichen Gewalt stellt das Schema die katholische Lehre über die bürgerliche Gewalt auf. Es lehrt, das Urteil über die Richtschnur des Handelns, insoweit über Sittlichkeit, Erlaubtheit oder Unerlaubtheit Feststellungen zu machen sind, steht auch dem Staate und den öffentlichen Angelegenheiten gegenüber dem obersten Lehramte der Kirche zu. Der Jesuit Lehmkuhl. Lehmkuhls Bedeutung als moraltheologische Autorität ist schon hervorgehoben worden. Lehmkuhl und seine Lehren haben aber auch politische Bedeutung. Denn die interessante Tatsache besteht, dass das Zentrum bei Beratung und Abstimmung über das bürgerliche Gesetzbuch sich nach den Weisungen des Jesuiten Lehmkuhl gerichtet hat, und es ist nicht einzusehen, weshalb es nicht auch in anderen Fällen sich wieder an Lehmkuhl als seinen Berater wenden sollte. Hermann Onken hat in seinem Buche Rudolf von Bennigsen, München 1909, einen an Bennigsen gerichteten Brief des Zentrumsführers Karl Bachem vom 6. Juli 1896 veröffentlicht, worin Bachem mitteilt, dass bei dem Kompromiss, den das Zentrum mit den übrigen Parteien in Bezug auf das bürgerliche Gesetzbuch geschlossen hatte, in erster Linie die Mitwirkung der deutschen Jesuiten, namentlich deren hervorragendste Autorität P. Lehmkuhl, in Betracht kämen. Auch bei den sonstigen Verhandlungen über das Eherecht, erzählt Bachem weiter, haben wir uns stets des selbstlosen Beirates der Jesuiten zu erfreuen gehabt, und wenn es uns gelungen ist, einen Weg zu finden, der es dem Zentrum ermöglicht, in der Schlussabstimmung dem großen nationalen Werke zuzustimmen, so haben dabei die Jesuiten auf unserer Seite ein ganz hervorragendes Verdienst. Bachem fordert als Entgelt dafür, dass die Jesuiten in einer höchst wichtigen Sache ihre gut nationale Denkweise wieder so glänzend bewährt haben, Bennigsens Mitwirkung bei Aufhebung des ganzen Jesuitengesetzes, was Bennigsen ablehnte. Deutschland verdankt also sein bürgerliches Gesetzbuch in erster Linie den Jesuiten und besonders dem Jesuiten Lehmkuhl.